In alten Zeiten gab es ja noch nicht jene übertriebene Humanität, die in unseren Tagen auch die schwerste erbliche Belastung noch bis zur Fortpflanzung und damit der Wiederholung in immer neuen Generationen gezüchtet hat. Er stellt bewusst in den Mittelpunkt seiner Politik die Sorge um die Erhaltung des Blutes unseres Volkes als des Köstlichsten, was wir haben, weil es der einzige Wert ist, den wir, ging er einmal verloren, niemals wiedergewinnen können. Und das ist auch der Grund, warum der nationalsozialistische Staat im Herzen Europas zunächst auf eine so abwartende oder zum Teil ablehnende Haltung in der Welt stieß. Ist doch der Grundwert, den er zu fördern sucht, die Rasse, den Begriffen eines liberal-demokratischen Geschlechts, noch fremd und neu.